Verehrte Hörer, im dritten Programm des Norddeutschen Rundfunks folgt nun ein Essay von Gabriele von Arnim. Weibchenbewegung in den USA oder Feminismus ist die Mode von gestern. Die Amerikanerin Maribel Morgan ist zur Anführerin einer neuen Weibchenbewegung in den USA geworden. In ihrem Buch The Total Woman erklärt sie den Frauen, wie sie sich verhalten sollen, um ihren Mann zu gefallen. 3 Millionen Exemplare dieses Werkes wurden verkauft. Offenbar mit Inbrunst lesen die Amerikanerinnen, dass sie ihren Mann bewundern, schätzen und sich ihm anpassen sollen. Während die Gleichberechtigung in vielen amerikanischen Staaten abgelehnt wird und der Feminismus als veraltet gilt, trifft die neue Weibchenbewegung, religiös abgesichert, offenbar genau in die Bedarfslücke breiter Schichten. Es ist 5 Uhr nachmittags. Tausende von amerikanischen Frauen prüfen ihre Liste des heutigen Tages. Haben sie auch alles erledigt? Das Haus blitzt vor Sauberkeit, das Abendessen ist fertig, es muss nur noch in den Ofen geschoben werden, das Baby liegt frisch gebadet im Bettchen. Sie hakt ab. Dann ruft sie ihren Mann im Büro an. »James, Liebling«, wispert sie ins Telefon, »ich bin ganz verrückt nach dir. Ich liebe deinen starken Körper.« Ja, so war's richtig. Sie hakt auch diesen Punkt ab. Wie gut, dass sie schon am Morgen frische Bettwäsche aufgezogen und mit Parfum besprüht hat. James hat ihr zwar etwas erstaunt zugesehen, aber ihr neckisch-verführerisches »Schätzchen, komm recht früh nach Hause heute Abend« hat ihn doch offensichtlich erregt, dieser vielversprechende Blick, den er ihr beim Abschied zuwarf. Während sie vor dem Kleiderschrank steht, um ihre Garderobe für den Abend zusammenzustellen, übt sie noch einmal den Namen dieses Fußballspielers, der das entscheidende Tor schoss. James liebt Fußball, also ist natürlich auch sie glühend daran interessiert. Was soll sie anziehen? Wie hieß es doch in diesem fantastischen Kurs gestern Abend? Ein Mann reagiert zunächst rein optisch. Wie sieht meine Frau aus? Erst dann kann er sich darum kümmern, wie sie sich fühlt. Schließlich entscheidet sie sich für weiße Cowboystiefel und einen rosa Babydoll-Pyjama. Dann ist es auch dringend Zeit, ins parfümierte Schaumbad zu steigen. Sie wiederholt sich noch einmal die 4 A's, die sie auch in dem Kursus gelernt hat. Accept, admire, adapt, appreciate. Sie soll also ihren Mann so nehmen, wie er ist, ihn bewundern, sich anpassen und ihn schätzen. Denn, so hatte es weiter geheißen, wir Frauen tendieren zwar von Natur aus dazu zu nörgeln, aber Kritik hat noch nie einen Mann motiviert. Er braucht nicht deine Meinung, er braucht deine Bestätigung. Und wenn er die nicht zu Hause bekommt, so hatte die Kursusleiterin gewarnt, dann sucht er sie sich eben woanders. Ein bisschen albern sieht sie ja aus mit ihren 20 Pfund Übergewicht in diesem Aufzug. Aber sie weiß ja nun, dass sie sich auf ihre Vorzüge konzentrieren soll. Er wird dann das Gleiche tun. Als es um 6 Uhr an der Haustür klingelt, ist sie bereit. Die totale Frau begrüßt ihren Helden. Am Anfang hat man über solche Berichte gelacht. Irgendjemand spielt halt immer verrückt. Als aber Maribel Morgan, Spiritus Rector der neuen Weibchenbewegung, ein Buch über The Total Woman schrieb, das zum Bestseller wurde, 3 Millionen verkaufte Exemplare, merkte man auf. Als immer mehr Frauen nach dem biblischen Motto »Das Weib sei dem Manne untertan« lächelnd dienten und dienerten und mit penibler Akribie ihre Männer bei Kerzenlicht unter dem Esstisch zu verführen suchten, denn so stand es geschrieben in »The Total Woman«, als ein Staat nach dem anderen die Ratifizierung der Gesetzesvorlage zur Gleichberechtigung der Frau ablehnte und nun Maribel Morgan mit einem neuen Buch »Total Joy« neue Triumphe feiert, wird man misstrauisch und besorgt. Die Frau ist nicht lächerlich, so schreibt ein New York Times-Kritiker, die Frau ist beängstigend. Maribel Morgan, Ehefrau eines Staatsanwaltes in Miami und Mutter von 2 Töchtern, lebt in einer weißen Bilderbuchvilla am Meer und hat dort alles ausprobiert, bevor sie es aufgeschrieben hat. Unser Schlafzimmer ist zum Glashaus geworden, stöhnt Ehemann Charlie, beeilt sich aber hinzuzufügen, dass es sich trotzdem besser drin lebe als vorher. An sich überlässt er das Reden seiner Frau. Und schließlich erzählt sie ja auch aller Welt, dass er der Boss ist, von ihren Gnaden. Aber das erwähnen sie beide nicht. Sie sagt nur, wie schön alles sei, seitdem sie nicht mehr meckere, sondern kusche, nicht mehr führen, sondern nur noch folgen wolle. Eine totale Frau ist keine Sklavin, betont sie. Sie entscheidet sich freiwillig und huldvoll, sich ihrem Mann unterzuordnen. Auch Marable ist das nicht immer leicht gefallen, das gibt sie ja zu, aber es hat sich gelohnt. Wartet nur ab, verspricht sie, mit welchen Aufmerksamkeiten ihr euch aus lauter Dankbarkeit überhäuft. Also doch, ein Handbuch zur sanften Manipulation. Man sagt keinem Mann schlicht und einfach, er möchte doch bitte das Marmeladenglas öffnen. Man murmelt zärtlich und anerkennt etwas von seiner starken Hand, die das doch sicher leicht schaffe. Ein Mann liebt es, so Marable, seine Kraft unter Beweis zu stellen. Die Hauptsache ist es bloß nie etwas von ihm zu verlangen, sondern alles zu tun, was er will. Geht es nun um seinen Lieblingspudding, um Sex oder um Sport? Das sei keine Manipulation, betont sie. Das sei Anerkennung, Zärtlichkeit und Respekt. Ich verwöhne ihn, weil ich ihn liebe. Mit Geschenken rechne ich nicht. Die kommen dann von ganz allein. Ebenso wie seine Willfährigkeit. Denn wenn du ihn rückhaltlos unterstützt und bestätigst, kann er sich gar nicht schnell genug auf deine Seite schlagen. Und wer wollte da nicht Weibchen spielen, um ein gefügiges Männchen zu bekommen? Marables Sprache ist so schlicht wie ihre Mission, Glückseligkeit zu propagieren, die man wie eine Turnübung nachexerzieren kann. Ihr Buch liest sich wie ein gekonnt salopper Werbetext einer einfachen Mutter und Hausfrau in den Mund gelegt. Frisch, fröhlich und nicht ganz frei plappert sie in niedlicher Teenager-Sprache über Gott, Sex und Zähneputzen. Die Bibel ist ein tolles Quellenbuch, das sie ständig zitiert. Sexualität war eigentlich Gottes Idee, so ein Romantiker, der Schlingel. Sex begann im Paradies und kann da ja auch heute nur wirklich gut sein, wenn die Beziehung zu Gott in Ordnung ist. Dann allerdings wird Sex heilig und schön und miteinander zu schlafen so gesund, rein und lauter wie Quark zu essen. Und hier ist Marable Morgan liberaler Wegbereiter für viele prüde und verklemmte Frauen. Zum ersten Mal hören sie aus vertrauenswürdiger Quelle, dass Sex nicht nur Spaß bringen kann, sondern Spaß bringen soll. Gott wollte, dass Sex zwischen einem Mann und seiner Frau befriedigend und aufregend ist. Allerdings bleibt auch hier die Frau Objekt. Sie muss immer wollen, wenn er will, und muss immer begeistert sein, denn so Marable, ein Mann hat ähnliche Angst davor, seinen Sexappeal zu verlieren, wie eine Frau davor, ihr Aussehen einzubüßen. Er braucht die permanente Bestätigung, sie die ständige Schönheitspflege. Wenn Gott als Gewährsmann und die Bibel als Quelle ausfallen, dann werden mit Sicherheit Ärzte und Psychiater zitiert. Oder auch mal Sokrates, in aller Naivität natürlich. Doch schon im nächsten Absatz begibt sich Marable wieder auf unser Niveau und ermahnt uns, dass wir immer frisch und sauber sein und immer rasierte Beine haben sollen. Vergesst das Mundwasser nicht. Doch Marable steht nicht nur mit mahnendem Zeigefinger da. Sie identifiziert sich auch mit uns. Wir Girls, so sagt sie, wissen doch, dass ein Mann anders ist. Wir sind so verschieden von diesem merkwürdigen, wunderbaren Artgenossen Mann. Er möchte reden, um Informationen auszutauschen und Ideen auszudrücken. Wir wollen nur von unseren Gefühlen sprechen. Marable Morgan ist nicht die Einzige, die ihre Wundermittel als Offenbarung verkündet. Auch Helen Enderlin kommt in ihrem Bestseller Fascinating Womanhood zu der Erkenntnis, dass weibliche Schwäche ihre wichtigste Waffe sei. Selbstständigkeit, Furchtlosigkeit und Tüchtigkeit dagegen schrecken ab. Sie rät ihren Leserinnen, gurren zu lernen, indem sie Babysprache üben und mädchenhafte Ausstrahlung vor dem Spiegel einzustudieren. So wird man zur Domestic Goddess, zu der häuslichen Göttin, die der Mann lieben und verehren kann. Sind eine Helen Enderlin oder eine Marable Morgan tatsächlich so beängstigend, wie der New York Times-Kritiker fürchtet? Die Amerikaner sind berühmt für ihre Experimentierlust mit der Seele und dem Gemüt. Der amerikanische Traum impliziert nicht allein Aufstiegschancen und Wohlstand, suggeriert nicht nur Patriotismus und stolzes Staatsbürgerbewusstsein, er bedeutet auch, Anspruch auf Glück zu haben, das eigene, wahre Selbst zu finden. Man mag das mit einigem Zynismus als unausgegorenen Idealismus abtun. Es ist aber auch das Fehlen einer satten Selbstgerechtigkeit. Die Lebensphilosophie ist zwar bourgeois, lässt aber trotzdem noch Experimente zu. Nicht nur wer psychedelische Drogen nimmt, lauscht parapsychologischen Heilsversprechungen. Naivität kommt der Sache vielleicht am nächsten und trifft es doch auch nicht. Als typische Amerikaner, und diese Stereotypisierung ist mit der nötigen Vorsicht und Zurückhaltung anzuwenden, ist man mit der unantastbaren Überzeugung aufgewachsen, dass es für jedes Problem auch eine Lösung gibt. Pragmatismus ist Leitsatz und Faustregel, Patriotismus Teil des Selbstverständnisses in diesem Land. Kleinkarierte Bedenken empfinden die Amerikaner als typisch für den pingelig problematischen Europäer. Sie machen sich sehr viel schneller als jene und mit unnachahmbarem Optimismus und Enthusiasmus auf die Suche nach dem so häufig be- und versprochenen Glück. Die Begierde und Arglosigkeit, mit der dabei angebliche Heilstherapien begrüßt und befolgt werden, sind in dem Ausmaß wohl nur hier zu finden. Und das zurzeit mehr denn je. Das amerikanische Dilemma in Form von Watergate und Vietnam hat die Amerikaner verunsichert und dazu beigetragen, mit Carter einen Moralisten mit puritanischem Einschlag ins Weiße Haus zu bringen. Man braucht das moralische Stützkorsett, sucht die Bestätigung alter Werte in neuen Phrasen, sehnt sich nach sittlichem Wiederaufbau. Marable Morgan hat nicht nur diesen Trend geschickt ausgenutzt. Sie spielt darüber hinaus mit der besonderen Verwirrung vieler Frauen, die durch die feministische Revolution hervorgerufen wurde. Die Rolle, die den Frauen einmal zugewiesen wurde, soll nicht mehr stimmen, aber eine Alternative hat sich auch noch nicht klar herauskristallisiert. Aufgewachsen in dem Bewusstsein, sich selbst nur in der Relation zum Mann zu sehen und zu bestimmen, sollen die Frauen nun plötzlich selbstständige Wesen werden. Frauen, so kommentiert eine Psychologin, entschuldigen sich, wenn es bei ihrem Gartenfest regnet. Wie kann man denn erwarten, innerhalb von wenigen Jahren Unmündigkeit in Unabhängigkeit umzumodeln? Die Feministinnen haben das jedenfalls bisher nicht geschafft. Und es weiß eigentlich auch keiner genau, was Feminismus ist. Irgendwie ist er den Hausfrauen suspekt. Sind das nicht alles Lesbierinnen? Sind sie nicht zumindest ehefeindlich? So wagen sie nicht zu sagen, ich bin Feministin, auch wenn sie für Chancengleichheit und für gleiche Bezahlung und überhaupt gegen Diskriminierung sind. Gleichzeitig schämen sie sich aber zuzugeben, nur Hausfrauen zu sein. Ganz egal, ob man zu Hause bleibt oder einen Beruf hat, eigentlich hat man immer ein schlechtes Gewissen. Man kann sich nicht mehr zuordnen. Ist man eigentlich für oder gegen Kinder, für oder gegen den Mann? Ist man normal, wenn man täglich schrubbt, kocht, wäscht und chauffiert? Oder ist man ein zurückgebliebener Trottel? Mal hasst man im Mann den Unterdrücker, mal fehlt einem seine männliche Überlegenheit. Die Balance ist verloren gegangen. Und nun schwankt man, mehr oder weniger zufällig, mal zur einen, mal zur anderen Seite. Viele begeben sich daher auf die Suche nach neuen Gesetzen, nach neuen Gewissheiten. Die einen fühlen sich in Frauengruppen geborgen, die das feministische Bewusstsein heben. Die anderen üben Emanzipation durch Scheidung. Die nächsten finden einen Guru, Swami oder Yogi, der ihnen genau das verspricht, wonach sie suchen. Was immer das ist. Marable Morgan hat diese Suche für viele Ehefrauen und solche, die es gern wären, mit einem Ziel versehen. Eheliches und familiäres Glück. Und sie weiß, wie es zu erreichen ist. Endlich braucht man nicht mehr zu grübeln und abzuwägen, sondern muss nur noch Vorgestanztes nachvollziehen. Die lang ersehnte Autorität ist da, die einem sagt, was zu tun ist. Welch eine Erleichterung. Man erinnere sich doch nur an seine eigene Kindheit. Der elterliche Spruch, du musst selbst wissen, was du willst, war immer der gefürchtetste. Das Gewünschte wurde nicht erlaubt und nicht verboten. Man konnte sich nicht freuen und gegen niemanden wüten, sondern musste sich mit der eigenen Entscheidung herumschlagen. Dass Mrs. Morgan bei ihrer angeblich allgemeingültigen Analyse amerikanischen Ehelebens nur die gut situierte Bürgerklasse anspricht und die aus finanzieller Notwendigkeit arbeitende Frau bedenkenlos übergeht, scheint sie nicht weiter zu stören. Zwar möchte sie, wie alle Missionare, für sich in Anspruch nehmen, die Welt zu verbessern und die Menschheit zu beglücken. Tatsächlich aber bleibt ihre Botschaft mittelklassenorientiert. Nur Privilegierte können nachmittags um 5 Uhr ins Schaumbad steigen und um 6 Uhr in einer Duftwolke von Parfum und Puder zur Tür walzen. Die berufstätige Hausfrau der Unterklasse, so kommentiert eine Journalistin bissig, ist froh, wenn sie ihrem Mann in einer Duftwolke von Hammelbraten statt Bratkartoffeln gegenübertreten kann. 43% der amerikanischen Frauen arbeiten, aber nur für einen geringen Prozentsatz heißt Arbeit Emanzipation, heißt Beruf Flucht aus dem nur Hausfrauendasein, Bestätigung, Befriedigung oder gar Karriere. Für die meisten Frauen hingegen bedeutet Berufstätigkeit zusätzliche Verantwortung, zusätzliche Eintönigkeit, doppelte Routine und Anstrengung. Diese Frauen wollen sich nicht befreien, sie brauchen die Moneten. Und genau sie sind es, die sich weder von den Feministinnen noch von der Weibchenbewegung angesprochen fühlen. Emanzipation im Sinne von Freiheit der Entscheidung würde sicherlich für viele von ihnen bedeuten, zu Hause zu bleiben. Sie würden es als Befreiung empfinden, mehr Zeit für sich und ihre Kinder zu haben. Wer weiß, vielleicht würden sie sich auch mal den Luxus leisten, Weibchen zu spielen. Doch unter den gegebenen Umständen betrachten sie beides mit Misstrauen und Abneigung. Den Total Woman Trend als Firlefanz, die Feministinnen als politischen Boomern oder ganz einfach als abartig. Weder die eine noch die anderen, so stellen sie fest, können ihnen helfen, ihr Leben unproblematischer und fröhlicher zu gestalten. Göttin kann eben nur sein, wer nicht den ganzen Tag geschuftet hat, sondern wer Zeit und Geld hat, sich frisieren, maniküren, massieren und kosmetisch präparieren zu lassen. Totale Frauen müssen sich nicht in Rollenzwänge einfügen, sie können sich in Rollenspielen ergehen. So ist es nicht erstaunlich, dass wir in New York nicht einen einzigen Morgan- oder Endelin-Kursus fanden, sondern 100 Meilen über Land fahren mussten, um dort, gemeinsam mit den Vororthausfrauen, den grünen Witwen mit Kleinkindern und Angst vor der Flottensekretärin ihres Mannes, den rettenden Worten zu lauschen und sie mit penelerhafter Gewissenhaftigkeit eifrig zu notieren. Besonders wichtige Aussagen wie »Kauf dir ein neues Nachthemd in freundlichen Farben« oder »Dein wichtigstes Sexorgan ist dein Kopf«. »Du musst wollen, seines dagegen sind die Augen, er will sich ergötzen«, werden uns langsam diktiert. So wie man im Kochkurs jeden Handgriff und jede Prise für das leckere Rezept aufschreibt, um ja nichts falsch zu machen und das Gericht in der eigenen Küche zu verderben, so wird auch hier jede verlockend griffige Formulierung, jeder vielversprechende Ratschlag festgehalten, ob es nun das Soufflé ist, das Aufgehen oder der Mann, der kirre gemacht werden soll. Beides muss anstellig gehandhabt werden. Die abgrundtiefe Verachtung, die Frauen wie Marable Morgan und Helen Endelin sowohl gegenüber ihren Geschlechtsgenossinnen als auch gegenüber dem Mann erkennen lassen, ist erschreckend. Beide, Mann und Frau, sollen als Marionetten fungieren, die wie vorprogrammierte Computer auf gegebene Situationen reagieren. Die Möglichkeit individueller Entwicklung und Persönlichkeitsentfaltung wird ihnen rigoros verweigert. Man spielt Ehe. Man übt sich in der Elternrolle. Partnerschaft wird nicht einmal als Konzept diskutiert. Die Beziehung beruht nicht auf gegenseitigem Respekt, auf liebevoller Spontaneität, sondern ist ein kalkulierter Austausch von vorgeschriebenen Gefälligkeiten. Sie gibt ihm Ehrerbietung und er ihr Haushaltsgeld. Sie liefert Unterwürfigkeit, er Protektion. Sie ist das Heimchen, das letztlich den Mann an der Nase herumführt, und er ein Klumpen aus elementaren, unkomplizierten und oberflächlichen Bedürfnissen, deren prompte Befriedigung ihn gleich ganz glücklich macht. Gleichberechtigung im emanzipatorischen, ja schlicht menschlichen Sinne wird rundweg denunziert. Die Funktionsteilung ist göttlich vorgegeben und dadurch unumstößlich. Welch eine Erleichterung für den unsicheren, schwachen und konservativen Mann, der ohnehin nie gelernt hat, eine Frau ernst zu nehmen und sich dabei auch ständig in seiner Männlichkeit bedroht fühlen würde, dem Servilität Bequemlichkeit sichert. Und welch eine Erleichterung für die irritierte und beunruhigte Hausfrau, die nun diese nebulösen Women-Slip-Phrasen endlich wieder aus vollem Herzen denunzieren und sich ihrer wahren Aufgabe zuwenden kann. Man ahnte ja immer schon, dass Feminismus nicht die rechte Antwort sei. Das ist einem nun endlich, dank Helen Endelin, Marable Morgan und ihrem politischen Gegenstück Phyllis Schlafly oder auch Anita Bryant bestätigt worden. Während letztere unter dem Motto »Gott rette unsere Kinder« einen priesterlich abgesegneten Kreuzzug gegen die Reform der diskriminierenden Gesetze in Bezug auf Homosexualität führte, mobilisiert die 53-jährige Phyllis Schlafly, auch Ehefrau eines Staatsanwalts und Mutter von 6 Kindern, seit Jahren Vororthausfrauen zum Kampf gegen den Zusatzartikel zur Verfassung, der Gleichberechtigung der Frau vor dem Gesetz sichern soll. Genau wie Morgan und ihresgleichen spielt auch Schlafly geschickt und skrupellos mit den ahnungs- und wehrlosen Frauen, die um ihre Geborgenheit bangen. Sie zitiert falsch, unterstellt, missinterpretiert und missinformiert. Dank ihrer perfiden Propaganda wurde der Wahlkampf um das sogenannte Equal Rights Amendment zu einer emotionalen Schlacht um Absurditäten, die Schlafly als Konsequenzen des Zusatzartikels mit Ausdauer und Werf an die Wand malte. Integrierte öffentliche Toiletten, Unisex-Toilets und homosexuelle Ehen, die Befreiung des Ehemanns von der Verpflichtung, den Haushalt allein zu finanzieren, Wehrpflicht für Frauen, die es in den USA zurzeit nicht einmal für Männer gibt, oder auch die Drohung, dass geschiedene Frauen sich in jedem Fall allein ernähren müssten. Schlafly hat der Frauenbewegung schon einige schwere Niederlagen beigebracht. Blendend organisiert und offensichtlich hinreichend finanziert, betont feminin im konventionellen Hemdblusenkleid mit schmeichelnden Schläfenlöckchen, wettert sie temperamentvoll gegen Abtreibung und Feminismus, erklärt sie kategorisch, Chancengleichheit sei Gleichmacherei. Der Applaus ist ihr sicher. Und die Feministinnen können sich zum großen Teil die Schuld selbst zuschreiben. Zu lange haben sie es versäumt, ihr Image als ein Haufen von männerhassenden, BH-verbrennenden, fanatischen Lesbierinnen abzubauen. Erst seit etwa einem Jahr hat es sich Betty Friedan, die Urmutter der amerikanischen Feministinnen, zur Aufgabe gemacht, Feminismus und Frausein wieder zu versöhnen. Die Frauenbewegung, so ihre These, soll für alle da sein. Und die separatistische Rhetorik entspreche den wahren Bedürfnissen der Frauen ebenso wenig wie der Weiblichkeitswahn. Sie empfindet Befreiung als absurd, die sie dazu zwingen könnte, sich für Gefühle zu entschuldigen oder gar die Liebe zu einem Mann oder zu Kindern als unemanzipatorisch zu unterdrücken. Frieden will beweisen, dass man Feministin und trotzdem eine ganz normale Frau sein kann, die von einem Mann geliebt werden möchte, die Spaß an neuen Kleidern und an guter Schminke hat. Emanzipation heißt für Betty Friedan Freiheit der Entscheidung. Ganz gleich, ob diese nun für Kinder und Haushalt, für Kinder und Karriere, gegen Kinder, für oder gegen die Einrichtung der Ehe ausfällt. Sie spricht daher auch nicht mehr von Women's Slip. Sie will keine feministische Revolution, sondern eine Revolution der Geschlechterrollen, die die Befreiung des Mannes von männlichen Rollenklischees mit einschließt und zu einer wirklichen, also partnerschaftlichen Gleichberechtigung von Mann und Frau führen soll. Und der Mann hat dabei viel zu gewinnen. Es wird genauso wenig unmännlich sein zu weinen, wie es unweiblich ist, Ingenieurin zu werden. Männer können entspannen und müssen nicht mehr ständig dem Mythos der Maskulinität nachjagen. Hart, unnachgiebig, unnahbar und allein. Ein lahmes Konzept in den Augen extremer Feministinnen. Verwirrend neue Töne für die Weibchen, die gerade in ihrer Ablehnung und Verachtung der Emanzipationsbewegung verankert, nun doch wieder neu Stellung nehmen müssen. Die Tatsache, dass jetzt zum ersten Mal eine Hausfrau und Mutter von 2 Kindern zur Präsidentin der größten amerikanischen Feministinnenorganisation gewählt wurde, die sich den Fotografen gemeinsam mit ihrem Ehemann stellte, passt nicht in die formelhafte Vorstellung, in der man sich geborgen fühlte. Hingegen sind sowohl die effiziente Phyllis Schlafly als auch die tüchtige Marable Morgan eigentlich keine überzeugenden Figuren. Wie kann Schlafly sich als einfache Hausfrau verkaufen, nachdem sie studiert hat, 6 Bücher schrieb und sich schon seit langem, wenn auch bisher erfolglos, als Erzkonservative politisch zu profilieren sucht? Kann sie glaubhaft bleiben, wenn sie diese Bewegung als Sprungbrett für eine weitere Karriere benutzt und tatsächlich, wie es jetzt heißt, plant, für den Senat zu kandidieren? Und wie kann Marable Morgan als Präsidentin von Total Woman Incorporation mit dem eigenen Mann als Vizepräsidenten, als erfolgreiche Autorin und als vielgefragte Vortragsreisende, kurz, wie kann man eigentlich als Karrierefrau noch nach Total Woman Prinzipien leben? Wie verbindet man die christlichen Tugenden der Unterwürfigkeit und Demut mit den säkularen Folgeerscheinungen kommerziellen Erfolgs? Mrs. Morgan gibt zu, dass es nicht immer, betont aber, dass es im Prinzip gelingt. Letztlich, so erklärt sie in einem Interview, sind die Grundsätze in meinem Buch ja nichts anderes als einfach allgemeine Verhaltensmaßregeln. Wer immer beginnt, dem anderen Respekt zu zeigen, ist eigentlich egal. Die Hauptsache ist, einer tut es. Und ich glaube, so fügt sie dann doch eilig hinzu, dass wir Frauen für diese Aufgabe prädestiniert sind. Topfrau und unterwürfiges Weibchen zu sein, ist ein ehrgeiziges Unterfangen. Die Kraft dazu zieht Marable Morgan aus Gott. Der heiße Draht zu ihm muss intakt sein. Man muss ihn einstöpseln können wie einen Toaster oder einen Föhn. Religiosität oder besser der Glaube an Gott als Grundlage ihrer totalen Philosophie, das ist ein Appell an Middle America, wo Religiosität ohnehin eher als Moralkodex, als staatsbürgerliches Wohlverhalten verstanden wird, wo Gläubigkeit als ein unerschütterlicher gemeinsamer Nenner der gesellschaftlichen Ordnung gilt. Wer an Gott glaubt, ist damit auch ein guter Mensch. Und an Gott glaubt man eben als anständiger Amerikaner. Öffentlich demonstrierte Frömmigkeit ist keine Seltenheit und unter den totalen Frauen gang und gäbe. Und welche tugendhafte Hausfrau und Mutter könnte sich Gott verweigern, der, wie Morgan sagt, nur darauf wartet, deine innere Leere zu füllen, dich ganz, dich zur Total Woman zu machen? Die Scharlatanerie scheint offensichtlich, das Ganze in den Augen vieler zu lächerlich, um es als ernsthaftes gesellschaftliches Phänomen zu betrachten. Ist der Kampf zwischen Feministinnen und Weibchen nichts als ein typisches Frauengeplänkel? Uns scheint eher, dass sich hier im politischen Vorfeld die Stellung der Frau im 20. Jahrhundert entscheidet, dass sich hier ihr Selbstverständnis und damit ihre gesellschaftliche Rolle entwickelt. Extreme Randgruppen wird es immer geben. Amazonen und Weibchen werden immer irgendwo für ihre Belange auf die Barrikaden oder in die Betten steigen. Der allgemeine Trend jedoch wird wesentlich davon bestimmt werden, inwieweit Feministinnen die Freiheit zurückgewinnen, sich Fraulichkeit leisten zu können. Inwieweit sie die Nachahmung männlicher Verhaltensweisen aufgeben und ihre Anti-Mann-Positionen verlassen. Dann müssen hoffentlich auch die Weibchen nicht mehr die schmutzige Unterwäsche ihrer Männer zum Ruhme Gottes auflesen und dafür von Marable Morgan ein Total Woman Lob erheischen. Im dritten Programm des Norddeutschen Rundfunks hörten Sie einen Essay von Gabriele von Arnim, Weibchenbewegung in den USA oder Feminismus ist die Mode von gestern. Es sprach Marianne Kehlau. Die Produktion hatte Doris Schürenberg, die Redaktion Werner Hill.